Des Schäfers sein Haus, und das steht auf zwei Rad, steht hoch auf der Heiden, so früh wie spät. Und wenn nur ein mancher so Nachtquartier hätt, ein Schäfer tauscht nicht mit dem König sein. Was Seltsames vor, er betet sein Sprüchlein und legt sich aufs Ohr. Ein Geistlein, ein Hexlein, so lustige Licht. Sie klopfen ihm vor, doch er antwortet. Die Störche im lustigsten Ton, sie nicken und blitzen und fliegen davon.